Willkommen in meiner Stadt, die mich geprägt hat. Willkommen in Rottenburg, hier kennt mich jeder. Der Hip-Hop hört, der Hip-Hop produziert, der Hip-Hop pusht und den Hip-Hop fasziniert. Der Hip-Hop lebt, Hip-Hop genießt in allen Zügen. Der Hip-Hop feiert und dem die Gangster nicht genügen. Der Hip-Hop promotet, der Hip-Hop nicht im Stich lässt. Der Hip-Hop liebt und Hip-Hop nicht für einen Witz hält. Willkommen in der schönsten Stadt am Neckar. Jetzt bekannt für die Lage, bald für seine Rapper. Kunterbunter Untergrund ist die neue Plattform. Für MCs und Produzenten, wir wollen nach vorn. Mehr als nur auf unserer Ebene bleiben. Wir wollen hoch hinaus und den Weg dazu bestreiten wollen. Ohne Pause strugglen und Hip-Hop wiederbeleben. Also mehr tun als nur in Liedern davon zu reden, yeah. Egal was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down, klein. Egal down. Was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down. In dieser Stadt hatte ich meinen ersten Schlagabtausch, meinen ersten Kurs und all das, was man gerade so braucht, um erwachsen zu werden und sich weiter zu entwickeln. Ich wurde reifer, konnte aber noch nicht alles wissen. Ich wüsste so viele Geschichten aus dieser Stadt. Hab hier so viel erlebt, von dem weiß niemand was. Diese Stadt hat mir schon oft gezeigt, dass es, wenn man am Boden ist, noch Hoffnung bleibt. Rottenburg hat den Flair, den andere Städte suchen. Du warst nie hier? Dann solltest du uns jetzt besuchen. Wirf einen Blick ins Römische Museum und die Zentscheuer in den Mac and Smike. Nichts ist ein Cent teurer als in deiner Stadt, auch wenn ich das einfach sag. Doch so ist das hier, hier in meiner Stadt. Ich hab hier einfach eine tolle Zeit verbracht und will es weiterhin und bleib am Start, yeah. Egal was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down, klein an down. Egal was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down. Egal was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down, klein an down. Egal was ihr denkt, egal was ihr tut, egal was ihr hört, egal wie ihr flucht. Rottenburg ist meine Stadt und das bleibt sie auch, bleibt sie. Denn auch mit dir bin ich schon von klein an down. Meine Stadt und es bleibt sie auch, denn mit dir bin ich schon von klein an down.